18. Trotzdem wir erkannt haben, dass das Ziel des Judentums den Eingeweihten stets unbeirrbar vor Augen stand, indes die Uneingeweihten nur ihrer innersten Natur zu folgen brauchten, um das Ziel, alles Geld der Erde in die Hände der Kinder Israels übergehen zu lassen, geradezu automatisch erreichen zu helfen, bleibt es doch etwas Rätselhaftes und Mysteriöses, dass auf Seite der arischen Völker nicht die geringste Widerstandskraft gegen diese unbeirrbare Zielstrebigkeit sich hätte regen sollen. Den Schlüssel zu diesem Seltsamen gibt uns die Wandlung des Wirtschaftslebens mit Beginn des 19. Jahrhunderts aus einem handwerklichen zum kapitalistisch-maschinellen industriellen Betriebe unserer Tage. Erst das Zusammentreffen von Maschine und Kapitalismus lähmte die Macht des fassenden Geistes in der Welt derartig, dass nichts mehr dem Aufstiege des auserwählten Volkes in die wie paralysierten Gehirne der zur heutigen Fabriksarbeiterschaft herabgewürdigten großen Masse der städtischen Bevölkerung Einhalt gebieten konnte. Zwar haben wir in Geist und Judentum bereits angedeutet, sowohl was den reich gewordenen Juden ins sozialistische Lager trieb, als auch sowieso den Handgriff an der Maschine als den Tag ausfüllende Beschäftigung den Menschen des fassenden Geistes geradezu um seinen Lebensinhalt betrogen hat, doch aber müssen wir hier, wo es sich um das wohlbewusste Entweder-Oder handelt, diesen Problemen noch auf das Gründlichste beizukommen trachten. Vergessen wir das eine nicht. Da das Judentum die Führerschaft der sozialistischen Arbeitermassen übernahm, war es auch seine Denkweise und seine Weltanschauung, die es mit allen psychagogischen Künsten in Wort und Schrift der Arbeiterschaft aufzuzwingen und einzubläuen wusste. War mithin fassender Geist durch die Maschine um besten Lebensinhalt betrogen, so wusste der bewegliche Geist dafür zu sorgen, dass keine Sehnsucht, keine Rückerinnerung an verloren gegangenes Leben den Menschen des maschinellen Betriebes von jenen Zielen ablenkte, die nunmehr den Arbeiter als Ideal und Lebensinhalt erfüllen sollten. Da aber der dem fassenden Geiste verlorene Lebensinhalt dem Beweglichen niemals durch eigenes Erlebnis verständlich wurde, so konnte der Bewegliche, ganz abgesehen von allem bösen Willen zur Vergewaltigung und Vernichtung, auch wo er redlich und guten Glaubens dem Proletarier wirklich zu helfen bestrebt war, nichts anderes geben, als was seiner eigensten Struktur gemäß und angepasst war. Ihm aber, dem das Leben sich darstellte als ein ewiges Wechselspiel zwischen Ware und Preis, musste auch die Arbeitskraft des Menschen als eine bloße Ware darstellen, die um möglichst hohen Preis loszuschlagen einzigstes Ziel des die Ware, also Arbeit anbietenden Proletariats sein musste. So musste denn dieser Warenbetrieb in Offerte und verweigerter Lieferung derart geregelt werden, dass die Warenerzeuger durch geschlossen einheitliches Vorgehen die Preise zu diktieren vermöchten, welches Diktat durch die Erfindung des Streiks und der Streikfonds in grandioser Weise ermöglicht worden war. Man möge uns nur ja nicht missverstehen. Wir sind die Letzten, welche den großen Segen, ja die Menschheit erlösende Befreiung vom unerträglichen Joche kapitalistischer Vergewaltigung unterschätzten, wie sie durch die Organisation der Arbeiterschaft in die Wege geleitet wurde. Ist es doch über allen Zweifel erhaben, dass die jüdische Weltvergewaltigung nur einsetzen konnte dank der Gleichgültigkeit, Hartherzigkeit und brutalen Lieblosigkeit der besitzenden Klassen, die fantasielos und unbekümmert um das Leid der Unterdrückten keinen Fußbreit von ihren Recht- und Machtbefugnissen je kampflos preisgaben und so sich selber nur die Schuld zuzuschreiben hatten und haben für das ungeheure Leid, das die Arbeiterschaft im Banne der beweglichen Geister über die ganze Menschheit verhängen sollte. Und so sind denn die konservativen Kreise in aller Herren Länder selber schuld an dem schweren Unglück, das über die Welt hereingebrochen ist, sie, die stets das Christentum hochtrabend im Munde führten und mit ihrem ganzen Leben immer wieder geradezu verhöhnten. Und so muss es dann ein für allemal gesagt werden, würde Jesus Christus wieder auf Erden wandeln, er stünde nicht in jenem Lager, das seinen Namen alltäglich im Munde führt, noch auch bei jenen, die eine Genossenschaft zu seiner Stellvertretung hier auf Erden gebildet haben. Wohl aber bei den Geknechteten und Leidenden, denen er das gefährdete Leben wohl wieder zu gewinnen erstreben würde, sie gleichzeitig von aller Entlebendigung befreiend, wie sie ihnen durch ihre beweglichen Führer und Verführer heutigen Tages angetan worden ist. So wird denn die Menschheit Arbeit als Lebensinhalt für Arbeit als Ware wieder lernen müssen, soll sie nicht einer nie mehr abzuschüttelnden Mechanisierung des fassenden Geistes anheimfallen. Zu diesem Zwecke aber muss unbedingt ein Aufstieg zu höherer geistiger Entwicklungsstufe allem fassenden Geiste ermöglicht werden, so zwar, dass Hoffnung und Sehnsucht nach Aufstieg zu höherer Lebensführung für die nächste Generation als Lebensinhalt spendende Aussicht allem fassenden Geiste wieder voranschweben, ein Zustand, der vor der Vergewaltigung des Wirtschaftslebens durch das Judentum im Grunde längst erreicht war. Und ebenso wie es zur Zeit eines Napoleon möglich war, mit Leib und Seele Soldat zu sein, dieweil auch der einfachste Soldat den Marschallstab im Tornister tragen konnte, ebenso muss allem fassenden Geist in der Welt der Aufstieg zu immer höherer Stufe der ihm eingeborenen Entfaltungsmöglichkeiten wieder gewährleistet werden. Gerade das aber ist es, was das Judentum auf das Ingrimmigste bekämpft. Schon ist es ihm gelungen, der Arbeiterschaft einzureden, sie sei eine unverrückbare Klasse für sich, das Klassenbewusstsein, die ja doch niemals aus der nun einmal gegebenen Lage heraus könne, wofür sie sich durch möglichst gute Position und möglichst einträgliche Entlohnung schadlos halten müsse.